Vorwurf an Laura von Friedrich von Schiller. Mädchen, halt! Wohin mit mir, du Lose? Bin ich noch der stolze Mann, der Große? Mädchen, war das schön? Sieh, der Riese schrumpft durch dich zum Zwerge, weggehaucht die aufgewälzten Berge zu des Ruhmes Sonnenhöhn. Abgepflücket hast du meine Blume, hast verblasen all die Glanzphantome, nah enteidigst in des Helden Raub. Meiner Plane stolze Pyramiden trippelst du mit leichten Zephyrtritten schäkernd in den Staub. Zu der Gottheit flog ich Adlerpfade, lächelte Fortunens Gaukelrade, unbesorgt, wie ihre Kugel fiel. Jenseits dem Kozytus wollt ich schweben und empfange sklavisch Tod und Leben, Leben, Tod, von einem Augenspiel. Siegern gleich, die wach von Donnerlanzen in des Ruhmes Eisenfluren tanzen, losgerissen von der frühen Brust, wallet aus Aurorens Rosenbette Gottes Sonne über Fürstenstädte, lacht die junge Welt in Lust. Hüpft der Heldin noch dies Herz entgegen, trink ich, Adler, noch den Flammenregen ihres Auges, das vernichtend brennt? In den Blicken, die vernichtend blinken, seh ich meine Laura Liebe winken, seh's und weine wie ein Kind. Meine Ruhe gleich dem Sonnenbilde in der Welle, wolkenlos und milde, Mädchen, hast du hingemord. Schwindelnd schwank ich auf der gähen Höhe. Laura, wenn mich Laura flöhe. Und hinunter strudelt mich das Wort. Hell ertönt das Evoe der Zecher, Freudenwinken vom bekränzten Becher, Scherze springen aus dem goldnen Wein. Seit das Mädchen meinen Sinn beschworen, haben mich die Jünglinge verloren, freundlos irr ich und allein. Lausch ich noch des Ruhmes Donnerglocken, reizt mich noch der Lorbeer in den Locken? Deine Leier, Apollo, Cynthius. Nimmer, nimmer widerhallt mein Busen, traurig fliehen die beschämten Musen, flieht Apollo Cynthius. Will ich gar zum Weibe noch erlahmen, hüpfen noch bei Vaterlandes Namen meine Pulse lebend aus der Gruft? Will ich noch nach Varus Adler ringen? Wünsch ich noch in Römerblut zu springen, wenn mein Hermann ruft? Köstlich ist's, der Schwindel starrer Augen, seiner Tempel Weihrauchduft zu saugen. Stolzer, kühner schwillt die Brust, kaum erbettet itzt ein halbes Lächeln, was in Flammen jeden Sinn zu fächeln, zu empören, jede Kraft gewußt. Daß mein Ruhm sich zum Orion schmiegte, hoch erhoben sich mein Name wiegte in des Zeitstroms wogendem Gewühl. Daß dereinst an meinem Monumente stolzer türmend nach dem Firmamente Kronos Sense splitternd niederfiel. Lächelst du? Nein, nichts hab ich verloren, Stern und Lorbeer neid ich nicht, den Toren, Leichen, ihre Marmor nie. Alles hat die Liebe mir errungen, über Menschen hätt ich mich geschwungen, itzo lieb ich sie.